halt deine starke Hand, vertrau ich still, weil du voller Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohe Mut, ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still, weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still, weil ich durch dich den Tod entrissen ward, prägt tief in mich, Herr, deine Lammesart. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertrau ich still, weil du zu meiner Rechten helfen stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich, ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still. Seitdem ich weiß, dass ich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug. Mein Herr geht selber.